Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht heute. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann müsst ihr nur telefonieren, nämlich diese Nummer hier wählen, 0800 5678 111 oder faxen unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Tanja und Tanja ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo Tanja. Dein Thema? Ja, also ich habe mich unsterblich in meinen Hausarzt verliebt. Ach du liebe Zeit, sowas ja. Wieder. Ja, genau. In deinen Hausarzt? Ja. Wie lange ist er denn schon dein Hausarzt? Seit circa 2 Monaten. Ach so, ein ganz neuer Hausarzt. Ja, also neu aufgemacht jetzt. Ja, wie alt ist er? Ja. So 30, 35. War mir klar, also ein ganz junger Hausarzt. Ja, genau. So, dann bist du das erste Mal zu mir hingegangen. Ja. Durch eine Empfehlung oder wie hattest du davon gehört, dass er die Praxis aufmacht? Ne, also ich wohne gleich gegenüber und die haben ein neues Medical Center gebaut und da sind die halt drinne. Hattest du ihn denn schon mal gesehen und daraufhin gedacht, zu dem muss ich mal hingehen oder war das einfach nur so ein erster Besuch? Ne, das war so ein erster Besuch. Mhm. So, dann kommst du rein, siehst ihn. Ja. Und was passierte da? Ja, ich dachte, ja. Weiß nicht, das hat gleich Boom gemacht also, bei mir. Worauf ich hinaus will, war es wirklich so ein fast Verliebtsein auf den ersten Blick? Hat er dir sofort gut gefallen? Ja, ja. Genau. Mhm. Und dann, wie ging es dann weiter? Ja, dann bin ich halt öfters zu ihm hingegangen, hab mir irgendwas ausgedacht, was ich wohl hätte. Zum Beispiel? Ja, Erkältung oder irgendwas, Rückenschmerzen. Rückenschmerzen. Ja. Das ist ja schon pikant, ne? Da muss man sich ja auch ein bisschen frei machen. Da muss er ja schon mal ein bisschen fühlen und abtasten. Ja. Hat er das gemacht? Ja, hat er gemacht. Und dir lief es kalt und heiß den Rücken runter. Ja. Du hattest Gänsehaut fast. Ja. Hat er das nicht gesehen? Doch, also eigentlich müsste er das gemerkt haben. Okay, und dann? Ja, und dann bin ich dann nochmal zu ihm hingegangen, hab ihn eingeladen ins Kino. Hab das per Brief gemacht. Hey, sehr offensiv. Ja. Ja. Na, darauf hat er sich dann gemeldet, dass er sich halt drüber gefreut hat und ja, aber dass er die Einladung halt nicht annehmen möchte. Mhm. Und ja. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Ja, und dann hatte ich halt weiter noch Briefe geschrieben, also 2 Stück. Mhm. Und hab ihm halt gesagt, dass ich ihn liebe. So. Und dass ich halt mal mit ihm darüber sprechen möchte. Ja. Und also, er meldet sich irgendwie nicht. Hm. Ja. Somit ist die Sache ja schon klar, Tanja, ne? Ja, schon. Aber immerhin, ich habe ja so Geschichten schon öfter hier gehört. Das sind ja meistens Frauen, ja, die in ihre Ärzte verliebt sind, die zögerlich sind. Aber du hast es ja nun schon richtig angepackt und hast ihn eingeladen zum Kino. Somit wusste er da schon, wo der Hase langläuft, ne? Und jetzt hast du ihm noch einen Brief geschrieben. Er antwortet nicht, das heißt, Tanja kann ihn sich von der Wacke kratzen. Ne? Ja, schon. Aber Tanja ist immer noch verliebt. Ja, genau. Warum? Das wird doch immer stärker. Ich weiß, ich habe den jetzt auch ein paar Wochen nicht gesehen. Aber wenn er gegenüber von dir geradezu die Praxis hat, dann kannst du ihn nicht schon mal beobachten, wie er rein und rausgeht und so? Ja, kann ich schon. So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, sitzt du den ganzen Tag vom Fenster und guckst immer, wann kommt er? Ja, so ungefähr. Du hast aber, hoffe ich mal, keinen Freund zurzeit. Nee, habe ich nicht, nee. Ja. Wie lange schon nicht mehr? Seit einem Jahr. Ja. Mhm. Mhm. Was ist denn so toll an diesem Arzt? Ich weiß es auch nicht, also ich hatte das schon lange nicht mehr gehabt, also bei meinen letzten 3 Ex-Freunden nicht, weil ich hatte so viele Enttäuschungen erlebt und ja, aber du kennst ihn nur noch gar nicht. Aber es hat gleich irgendwie, weiß ich nicht, war lieber auf den ersten Blick. Na gut, du bist erstmal scharf auf sein Äußeres. Er sieht wahrscheinlich für deinen Geschmack toll aus. Hm. Und ist so freundlich, hat eine gute Ausstrahlung. Ja. Aber mehr kannst du doch gar nicht sagen über ihn. Nee, eigentlich nicht. Gar nichts. Weil er ist ja sogar ein ganz unangenehmer Mensch, wenn er privat ist. Ja. Vielleicht, ne? Weiß man nicht. Möchtest du nicht glauben, aber wer weiß, ne? Hm. Tanja, da gibt's gar nichts zu sagen. Das musst du dir jetzt wirklich, das musst du dir versuchen abzugewöhnen. Oder ihn musst du dir versuchen ganz schnell abzugewöhnen. Ja. Guck mal, du hast ihn eingeladen, er hat eindeutig darauf reagiert. Du hast ihm dann eindeutige Briefe geschrieben, eindeutiger geht schon gar nicht mehr. Darauf antwortet er nicht, also der Fall ist völlig klar, ne? Ja, nee, schon, aber ich wollte ihn ja auch dann eigentlich als Arzt behalten, also ich traue mich schon gar nicht mehr in die Praxis. Ja, das wird natürlich jetzt sehr schwierig sein, ihn als Arzt zu behalten. Da würde ich auch erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen, weil er nimmt dir natürlich nicht ab, es sei denn du... Es ist ganz offensichtlich, dass du krank bist, wenn du jetzt wieder dahin gehst, ne? Hm. Ich würde erstmal nicht hingehen. Und wenn ich etwas hätte, würde ich vielleicht sogar erstmal zu einem anderen Arzt gehen und über die Sache das Gras wachsen lassen. Und mich vor allen Dingen versuchen, da nicht reinzusteigern. Hm. Wirst du das denn auch versuchen? Du sagst so brav immer ja, ja. Ja, ich habe jetzt auch eine kleine Tochter und der Kinderarzt ist ja auch mit in dieser Praxis drin. Aha. Und da muss ich ja auch andauernd im Moment hin. Und dann sehe ich ihn natürlich. Gut, aber das ist noch was anderes, als wirklich dann bei ihm im Behandlungszimmer vis-à-vis zu sitzen. Hm. Ne? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, dass du selbst überzeugt bist, ja, ich muss jetzt auf die Bremse treten. Bist du überzeugt? Hm. Nee, eigentlich nicht so. Ja, ja. Nee. Ich weiß es nicht. Aber wie viel Abfuhren willst du noch kriegen? Ja, gar keine am besten. Na, also. Also Tanja, ist eine schöne Geschichte, ist ein Versuch gewesen, finde ich auch gut, dass du es versucht hast, soll man ja immer ausprobieren, aber es war halt ein Fehlversuch, auf zu neuen Ufern. Hm? Ja, fällt zwar schwer. Ja, natürlich, ist halt immer schwer, aber man muss es dann machen. Ja. Alles Gute. Ja, gut, danke. Tschüss. Ja, geh doch mal, wenn jetzt der nächste Arzt soll eine Frau sein. Ja. Dann kommst du gar nicht in Versuchung. Genau. Ja. Tschüss. Okay, gut, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin ist Susanne. Susanne, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Susanne. Dein Thema. Erstes möchte ich mich für deine Sendung bedanken und mach weiter so. Danke, sehr nett von dir. Mein Thema ist eigentlich das von letzter Woche. Nämlich? Und zwar Orte, die mein Leben verändert haben. Und zwar mein Ort ist Istanbul, Türkei. Mhm. Istanbul, Türkei. Ja. Was ist da passiert? Und zwar, ich bin mit 14 Jahren von einem Türken hinterrücks angefallen und vergewaltigt worden. Und habe von diesem Moment an wahnsinnige Panik vor Türken, Ausländern jeglicher Art gehabt. Wo, das ist aber nicht in Istanbul passiert? Nein, das ist in Deutschland passiert, in meiner Heimatstadt. Da warst du 14 Jahre alt. Da war ich 14, genau. Wie ist das passiert, wenn du kurz die Geschichte vielleicht umreißen könntest? Und zwar, ich war früher im Posaunenchor. Posaunenchor? Ja, ich habe Posaune gespielt und es war kurz vor Weihnachten und wir sind regelmäßig auf die Probe gegangen. Und nach der Probe habe ich das Gemeindehaus verlassen, wollte eigentlich nach Hause gehen. Und dann hat mich ein Türke, der ist auf dem Fahrrad gekommen, weil er hat das Fahrrad weggeworfen, kam von hinten und hat mich von hinterrücks gepackt und hat mich vergewaltigt. Und von diesem Moment an, ich habe viele türkische Freundinnen gehabt, von diesem Moment an habe ich mit meinen sämtlichen türkischen Freundinnen abgebrochen und zu dieser Nation wollte ich überhaupt keine Verbindung mehr aufnehmen. Ist die Sache damals vor Gericht gekommen? Hat man die Sache ist vor Gericht gekommen, er ist abgeschoben worden nach Ankara, weil er Wiederholungstäter war und in der Bewährung ist es passiert. Das ist, wenn man das so objektiv sieht, natürlich eine schlimme Konsequenz, dass man dann ein ganzes Volk verurteilt, wenn einer das gemacht hat. Aber ganz emotional, so subjektiv ist es natürlich auch nachvollziehbar, ne? Dass man dann erstmal eine Aversion hat, wenn es auch völlig ungerecht fertigt ist. Ganz genau. Und ich habe also wirklich 19 Jahre darunter gelitten, weil damals gab es ja noch keine therapeutische Begleitung, wie man es heutzutage macht, dass die Vergewaltigungsopfer zu Psychologen gehen und Therapeuten. Und das heißt, du bist ganz alleine gelassen worden damit und hast für dich selbst das so versucht zu verarbeiten. Ganz genau. Ich habe jetzt vor 7 Jahren meinen Lebensgefährten kennengelernt. Ein wunderbarer Mensch, ein ganz lebenswerter Mann. Und der hatte leider, jetzt sage ich Gott sei Dank, aber damals muss ich sagen, leider eine Neigung zu diesen Staaten hin, und zwar aus beruflichen Gründen. Mein Mann ist Außenhandelskaufmann, Import-Export für islamische Länder. Ja. Ja. Der war auf islamische Länder spezialisiert und er wollte immer mit mir in die Türkei reisen. Mhm. Ich habe gesagt, nein, ich fahre nicht hin, auf keinen Fall und überhaupt nicht. Und nein, fahr alleine, ich bleib gerne hier oder wir machen getrennt Urlaub, aber geht nicht. Und er wusste warum und wir haben lange und viel darüber gesprochen. Aber irgendwann warst du offensichtlich doch in Istanbul, wie du es gerade am Anfang erwähnt hast. Ich erzähle gleich warum. Ja. Und ich bin dann durch Zufall in eine Spielhalle gekommen, als arbeitsmäßig, als Spielhallenaufsicht. Mhm. Und als ich mich beworben habe, die Halle war leer. Mhm. Ich wusste seinerzeit noch nicht, dass Spielhallen sehr viel von ausländischen Gästen besucht wird. Mhm. Und habe halt gedacht, naja gut, Deutschland, Deutsche und so. Und am Anfang habe ich es meinen Gästen auch sehr schwer gemacht. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also es waren dann sehr viele ausländische Leute da, türkische Leute. 90%, ja. Und du bist aber dann dennoch drin geblieben und hast die Arbeit weiter gehört. Ja, genau. Mhm. Ich habe gedacht, da muss ich durch und ich schaffe das. Und wenn ich es nicht schaffe, dann sehen wir weiter. Gute Selbsttherapie, ne? Ja, irgendwie. Mhm. Mein Mann hat mich bestärkt. Er hat mir auch viel über den Islam erzählt. Mhm. Er ist Christ, ist Deutscher, möchte ich dazu sagen. Jetzt erzähl mir von der Türkei. Ich bin gespannt. Und von Istanbul. Ja, langsam. Nein, zur Sache jetzt. Meine Jungs, die haben mich dann irgendwann darauf angesprochen, warum bist du so böse zu uns? Ja. Weil ich habe diese Menschen behandelt wirklich wie den letzten Dreck. Wenn die bei mir Geld wechseln wollten, das muss ich dazu erzählen, sonst passt die Geschichte nicht zusammen, ja. Habe ich gesagt, geht an Wechselautomaten, von mir bekommt ihr keinen Mark gewechselt. Und irgendwann kam ein junger Mann und der sagte, Susanne, warum bist du so böse zu uns? Warum wechselst du uns kein Geld? Warum gibst du uns keinen Kaffee? Und ich habe dann auf einmal vor lauter Zorn, vor lauter Wut, dass ich darauf angesprochen wurde, wahrscheinlich aus verletztem Stolz, ich weiß es nicht, gesagt, pass auf, das und das und das ist mir passiert. Sämtliche Gäste, das ging dann rum in Lauffeuer. Mhm. Und die Buschtrommeln haben geklungen, ja. Mhm. Und sämtliche Gäste, türkischen Gäste, kamen zu mir und haben gesagt, Susanne, wir wissen, was dir passiert ist und es tut uns leid und bitte komm doch in unser Land und schau dir unser Land an und wir möchten dich einladen. Und ich wurde von, ich weiß nicht, wie viel Einladungen ich noch offen hätte, wenn ich sie alle wahrnehmen würde. Mhm. Ich habe dann mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt, was hältst du von der Idee, wenn ich mal nach Istanbul fahre? Mhm. Mein Mann hat die Augen aufgerissen. Und wollte es gar nicht glauben. Und nein, er wollte es wirklich nicht glauben. Das war dann eine Einladung von einem deiner Gäste? Nein, das war keine Einladung. Ach so, einfach so. Das war einfach so. Ach. Weil ich habe mir gedacht, wenn die Jungs so also tough sind, wie ist dann die Bevölkerung dort? Ich bin dann langsam aber sicher neugierig geworden. Und dann bist du alleine nach Istanbul gefahren? Und dann habe ich meinen kleinen Sohn geschnappt, den Florian. Ja. Und allein habe ich mich doch nicht getraut. Ja. Und dann bin ich alleine nach Istanbul geflogen und aber doch alleine mit dem Sohn dann? Allein mit dem Sohn, genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diese Stadt. Das ist ja dann wirklich eine tolle Geschichte. Ich liebe diese Stadt. Toll. Du bist dann alleine mit dem Sohn nach Istanbul? Ja. Wahrscheinlich am Anfang auch mit Lampenfieber, mit Angst, ne? Nee, das war noch nicht mal so schlimm. Und zwar ein Gast von uns, mit dem ich mich dann zum Schluss sehr gut verstanden habe, der immer ein halbes Jahr in der Türkei ab Mai verbringt, dem habe ich gesagt, hör zu, ich will mir Istanbul angucken, er wohnt in Eskişehir, das ist ein paar Kilometer weiter, und hat dann gesagt, ich hole dich vom Atatürk-Flughafen ab, und du bist nicht alleine, du kannst die Sprache nicht, und ich helfe dir. Eskişehir ist, glaube ich, so circa zwischen 500 und 600 Kilometer von Istanbul weg. Er hat die Reise auf sich genommen mit dem Bus, hat mich beim Atatürk-Flughafen abgeholt, hat mich ins Hotel gebracht, hat mir erstmal... Achso, du hast dann in einem Hotel gewohnt? Und wie lange warst du da? Zwei Wochen. Und es hat dir richtig gut gefallen? Es hat mir richtig gut gefallen. Und die ganze Antipathie oder sogar der Hass gegen Türken ist weg? Ja. Völlig weg? Oder sogar umgeschlagen in eine Sympathie? Ja, genau. Und heute bist du ganz entspannt, was dieses Thema angeht? Ja. Und würdest auch gerne immer wieder in die Türkei reisen? Ja, ich fahre morgen. Du fährst morgen? Ja. Wo geht's denn hin? Nach Istanbul. Nach Istanbul wieder? Ja. Ja, das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Ja. Tolle Geschichte. Ich war in der Zwischenzeit fünfmal da und langsam kann ich sehr gut Türkisch sprechen. Ja. Ich habe mich ein bisschen zusammen mit meinem Mann, mit dem Islam auseinandergesetzt, weil er kennt sich da aus. Ich habe ihm viele Fragen gestellt und ein Freund von uns ist Imam. Und da habe ich natürlich auch viele Antworten bekommen. Eine Geschichte mit bösem Anfang und gutem Ende. Genau. Schön, dass du sie uns erzählt hast. Romian, was ich noch sagen wollte, ja? Und zwar letzte Woche habe ich gehört in deiner Sendung Orte, die mein Leben verändert haben, dass eine Frau, vielmehr ein Ehepaar, im Gottrum gewesen ist, wo der Mann so schwer verunglückt ist. Ja, ja. Sie soll nicht dasselbe Fehler machen wie ich. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn sie die Möglichkeit hat, soll sie doch wieder in die Türkei fahren. Das ist ein wunderschönes Land. Mhm. Gut, das, jeder macht ja natürlich seine anderen Erfahrungen. Ja, und genau. Jeder Lebensweg ist da anders und jeder Erfahrungsweg ist auch anders. Ja. Gut, dass es sich bei dir jetzt so ergeben hat. Und ich wünsche eine gute Reise und einen guten Aufenthalt, einen schönen Urlaub in Istanbul in der Türkei. Susanne, alles Gute. Tschüss. Mach weiter so. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Hanan, stimmt das? Ja, das stimmt. Eine Frau, 23 Jahre. Ist das auch ein türkischer Name? Nein, das gar nicht. Gar nicht. Ja. Na gut. Um was geht's denn, Hanan? Ja, so eine Art Zitteranfälle. Mhm. Ja, ich habe die seit meinem 17. Lebensjahr. Ja. Dann fange ich an zu zittern, also in extremer Form, meistens rechter Arm zuerst. Mhm. Und zieht sich das dann über den ganzen Körper rüber? Ja, genau. Mhm. Ja, und das hört nicht auf, also nach Stunden hört es nicht auf, obwohl mein ganzer Körper schon total schmerzt. Der ganze Körper zittert stundenlang? Stundenlang, ja. Was machst du währenddessen? Kann man da sitzen oder liegen? Oder nee, was? Ich liege. Ich kann nicht stehen, ich kann nichts. Ich liege und zitter halt dabei hin und her. Ne? Also es schlackert ja der ganze Körper. Und alles entzieht sich vollkommen deinem Bewusstsein. Du könntest also nicht bewusst versuchen, jetzt den Arm stillzuhalten. Das geht nicht. Nein, das darf ich gar nicht. Also das habe ich schon öfter versucht. Ist das dann sehr, geht das auf einen anderen Körperteil über. Ja, ist das ein sehr, sehr starkes Zittern oder so ein leichtes? Nee. Es ist ein richtiges Schlackern vom ganzen Körper. Mhm. Also mein Bein geht dann wirklich, so weit wie ich das Bein ausstrecken kann. Mhm. So weit geht das dann auch, ne? Mhm. Ist das verbunden auch mit Herzrasen und mit Panikgefühl? Ja, genau. Mhm. Ja, dann kriege ich auch so, ja, keine direkten Heulkrämpfe, aber doch schon, dass ich dann richtig anfange zu weinen und so. Ne? Aber du bist während dieser Zeit vollkommen bei Bewusstsein und kriegst alles mit. Ja, ja. Das heißt, es geht, also wenn dann früher oder später, also das heißt nicht immer, wenn das so über 4 Stunden geht, rufe ich dann meistens den Notarzt an. Kannst du dann überhaupt noch telefonieren mit dieser zitternden Hand? Und sehr schwer, also sehr schwer und ich kann mich sehr, sehr schwer verständlich machen. Ich würde gerade sagen, die Stimme ist wahrscheinlich auch betroffen, wenn der ganze Körper rotiert, ne? Mhm. Und es dauert immer sehr lange, bis etwas in mein Bewusstsein eindringt, also wenn jemand mit mir spricht. Also mit einer extremen Verzögerung. Ne? Ach so, es ist dann eben auch geistig nicht alles so ganz normal. Das kommt ganz plötzlich, hast du gerade gesagt, es fängt an mit einem Arm beispielsweise und geht dann in den ganzen Körper über. Endet es auch so, dass es relativ schnell aufhört? Oh nein, relativ schnell schön wär's. Ich rufe ja erst frühestens nach 4 Stunden den Notarzt. Nein, das habe ich schon verstanden. Also wenn die 4 Stunden ja so um sind, hört es dann so relativ schlagartig auf oder so ganz allmählich erst? Nee, also meistens erst, wenn ich einschlafe und wenn ich Glück habe, dann ist das am nächsten Tag weg. Ach so. Aber wenn ich den Notarzt anrufe, dann kriege ich meistens Morphium. Mhm. Morphiumspritzen. Ja, und Hanan, was ist das für eine Krankheit jetzt? Sicher das wissen die nicht. Das weiß man nicht. Das weiß kein Arzt. Ich war schon in so vielen Krankenhäusern, ich war schon überall, ich war bei so vielen Ärzten. Und ich war jetzt am Mittwoch schon wieder bei einer Ärztin und die hat mir jetzt noch extremer Tabletten gegeben. Also bekannter, die hat gesagt, so, das wäre das Extremste. So, ne? Also die haben überhaupt gar keine Ahnung, aus welcher Krankheitsrichtung es kommen könnte. Nee. Also wie oft hast du solche Epilepsie, aber es ist keine Epilepsie. Ja, ja. Wie oft hast du solche Anfälle? In diesem Jahr in diesem Jahr habe ich schon 4 Anfälle gehabt und so ein paar kleine. Kleine, dass die nicht ganz ausbrechen. Ne? Mhm. Machen die sich so bei dir bemerkbar? Ich sag mal so ein paar Minuten vorher, dass du denkst, okay, jetzt wird's bald losgehen. Jetzt fängt gleich der Arm an zu zittern. Oder geht es dann wirklich schlagartig los mit dem Gezitter des Armes? Mhm. Ach, es kommt drauf an, mal so, mal so, mal fängt, es sind immer die Finger zuerst, ne? Mhm. Wenn ich merke, die sind schon sehr gut dabei, ne? Mhm. Dann versuche ich mich immer schnell abzulenken, ne? Mhm. Funktioniert halt nicht immer, ne? Und manchmal kommt das dann ruckartig, ne? Dass schon direkt mein Arm anfängt zu zittern, ne? Du sagst das gerade mit 17 fängt es an? Mit 7. Mit 7? Mit 7 fängt es an. Das heißt, du hast wahrscheinlich dann aber wirklich eine, ich hatte so 17 im Kopf gespeichert, dann hast du doch wahrscheinlich eine Odyssee von Arztbesuchen hinter dir schon, ne? Als Kind, als Jugendliche. Es geht als Jugendliche eigentlich gar nicht mal so viele. Als Jugendliche waren es auch nicht so extreme und da habe ich die mehr oder weniger so versucht, so, ja, soll ich sagen, geheim zu halten. Aber deine Eltern haben das doch sicher gemerkt, ne? Meine Eltern mochten das nicht so, wenn wir krank waren. Also ja. Die haben dich gar nicht so sehr zum Arzt dann getrieben oder mit dir, die sind nicht mit dir zu Ärzten gegangen. Meine Eltern wollten das nicht so ganz glauben. Ja. Ach so, die haben gedacht, du simulierst, um irgendwie abzulenken, ja, genau, oder? Ja. Ach so. Ja. Und für dich ist es, dass es in der, also für dein subjektives Empfinden ist es so, dass es in der letzten Zeit schon viel schlimmer geworden ist. Nicht mein subjektives Empfinden. Ja, es ist so. Objektiv so. Es ist objektiv so. Es ist absolut so. Auf jeden Fall. Mhm. Vor allem, das macht mich ja ganz wahnsinnig. Ne? Das glaube ich. Ich bin dann total hilflos und... Das greift ja wahrscheinlich auch ganz gravierend in dein normales Leben ein. Beispielsweise, was machst du beruflich? Momentan warte ich auf die Umschulung. Momentan arbeite ich nicht, aber das ist auch auf der Arbeit vorgekommen. Und eben, so, ne? Da hat man ja, du hast ja vorher schon gearbeitet. Und ja. Was hast du gearbeitet? Ich war bei der Stadt beim Sozialamt. Ja, gut, dann kann einem das ja, dann hat man ja auch Angst, dass plötzlich während der Arbeitszeit das passiert. Oder beim Spazierengehen oder fährst du Auto? Nee. Mhm. Wie sieht es aus so mit hast du einen Freund, eine Beziehung? Zurzeit nicht. Zurzeit nicht. Aber hattest du schon mal? Ja, natürlich. Ja. Wie ist dein Freund damals damit umgegangen? Och, sowas sage ich doch nicht. Ja, aber der merkt es doch, wenn du es bekommst. Also, ich hatte jetzt bis vor 2 Wochen oder so, war ich mit einem Ex-Freund wieder zusammen. Mhm. Aber wenn ich mich schlecht fühlte und dachte, es kommt jetzt, ich hatte da in letzter Zeit auch 2 Anfälle, dann habe ich dem einfach abgesagt. Ach so, das heißt, dir ist es wirklich gelungen, das zu verschleiern, zu verheimlichen, dem Freund gegenüber? Das ist erstaunlich. Aber es gibt da, mit wem, wie lange warst du, was war die längste Zeit, wo du mit einem Mann zusammen warst bisher? Ja, über einen längeren Zeitraum, also so mit Unterbrechungen 5,5 Jahre. Ja, das ist ja, der wusste das, ja. Der wusste schon, aber wir waren dann halt im Krankenhaus und die haben halt gesagt, nein, wissen die nicht, was das wäre. Und die haben dann immer so gesagt, ich sollte länger da bleiben und so und das wollte ich nicht. Gut, aber dann ist meine Frage ja berechtigt gewesen gerade, wie ist dein irgendwann Ex-Freund mal damit umgegangen? Wenn du 5 Jahre mit einem Mann zusammen warst, kann man so eine Krankheit ja nicht verheimlichen. Ja. Ich habe fast, ja, wie hat er darauf reagiert, wenn so etwas passierte? Ich weiß es nicht. Also ich kann nur sagen, wie der Nachhinein darauf reagiert hat, nicht in dem Augenblick selbst, weil das ist für mich, gut, wie war's da denn? Bin ich so beschäftigt mit meinem Körper. Ja. Wie war es dann so danach? Ja, der hat halt darauf gedrängt, dass ich ins Krankenhaus gehe und das nachgucken lasse. Aber ich war ja so oft da und ich war ja auch so oft in Behandlungen. Ich hab so und bisschen, das hat mir nie was gebracht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, also schämst du dich auch wegen dieser Erkrankung? Oder hast du Angst, dass die Leute dir das nicht glauben? Ja, also früher halt, dass mir das keiner glaubt. Ne? Und früher war das halt auch so, also ich bin sehr auf mich selbst angewiesen. Ne? Und ja, ich kann es mir halt einfach nicht leisten, so krank zu sein und sowas. Und vor allen Dingen so eine Krankheit. Also die Leute reagieren ja schon etwas komisch, wenn man dann anfängt zu zittern oder so. Ne? Gut, aber es ist ja eine Erkrankung, auch wenn man sie nicht diagnostizieren kann. Es ist ja eine hoch ernstzunehmende Erkrankung, die du hast. Und dafür muss man sich weder schämen, noch muss man das versuchen zu verschleiern, finde ich. Ja, das ist leicht gesagt, aber wenn jetzt plötzlich irgendjemand jetzt im Bus anfängt zu zittern oder so mitten auf der Straße, dann sind alle Leute natürlich, klar. Dann versuche ich schnell so den Pulli irgendwie über den Arm zu ziehen, über die Arme so zu ziehen, ne, und dann so schnell wie möglich nach Hause zu kommen, ne, steig in ein Taxi ein oder was weiß ich. Ja. Ne? Gibt es denn jemanden in deinem Umfeld, vielleicht eine gute Freundin oder jetzt vielleicht im Alter, nachdem du etwas älter geworden bist, deine Eltern, mit dem du so richtig eingehend und intensiv intim darüber sprechen kannst? Ja, also meine beiden engsten Freundinnen wissen das und meine Hausärztin halt, meine Neurologin, die weiß das. Also weißt du, Hanan, wir haben ja sehr viele Menschen, die nachts zuschauen, die auch krank sind. Ja. Und die auch oftmals sehr, sehr seltene und sehr schwerwiegende Krankheiten haben. Und auch sehr viele Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten. Mhm. Vielleicht gibt es ja jemand, der so etwas schon mal gehört hat oder gar in ähnlicher Weise betroffen ist wie du. Dann könnte ich dir anbieten, dass wir euch natürlich zusammenbringen und dass ihr die Erfahrungen austauscht. Ja, deshalb hatte ich eigentlich auch angerufen, das macht mich jetzt wirklich, vor allem in letzter Zeit, macht mich das echt wahnsinnig, wird nur schlimmer. Ich glaube, dass es auch unglaublich frustrierend ist, wenn man so eine bedrohliche Erkrankung hat und alle Ärzte sagen, ja, wir wissen nicht, was es ist, keine Ahnung. Ja. Das frustriert ja ungeheuer. Absolut. Mhm. Also es gibt keinen Namen dafür. Du sagst, dass es eine Zittererkrankung ist, dass du diese Anfälle bekommst und der ganze Körper wahnsinnig zittert über mehrere Stunden. Zittern ist wirklich untertrieben, weil es ist ein reines Schlackern. Der ganze Körper wirklich vibriert und schlackert, ne? Alles. Mhm. Der Kopf eigentlich auch? Ja, der Kopf zuckt hin und her, so, ne? Aber ich versuche den immer so irgendwie in Kissen so in den Nacken reinzulegen, ne? Weil ich habe immer meine Gehirnzellen Angst, dass die absterben oder so, keine Ahnung. Ja, ja, klar. Kannst du die Augen auflassen oder machst du reflexmäßig die Augen zu währenddessen? Die flattern die Augen wieder. Mhm. So, ich glaube, wir haben es eingehend beschrieben. Also wenn jemand so eine Erkrankung auch hat oder vielleicht ein Arzt zuschaut oder jemand einen sehr guten Arzt kennt, der vielleicht mit so etwas sich auskennt, bitte bei uns melden per Fax auch oder tagsüber anrufen. Unsere Nummer hier, die 0800 5678 111. Und wir reichen das natürlich gerne an dich weiter, Hanan. Ja. Ich hoffe, es hat was gebracht und wir finden irgendeinen Menschen, der dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann. Ja, das wäre schön. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Tschüss, danke. Jetzt geht es weiter mit Martin. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Martin, 20 Jahre alt. Richtig. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass mir die Frauen alle weglaufen. Ach was. Nein, das hat jetzt aber den Grund. Ich bin der Ansicht, dass ich einfach zu nett bin. So. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert. Ja, im ersten Moment wirkst du schon sehr nett, gebe ich zu. Ja, okay, das kann man so sagen, aber also ich habe es jetzt so festgestellt, ich hatte jetzt 6 Freundinnen gehabt, ja? Ja, wie lange waren die bis jetzt? Ja, bei 2 bis 3 waren das 2 bis 3 Monate. Ja. Einmal auf 4 Monate und bei den anderen war das eigentlich immer nur 1 bis 2 Wochen. Mhm. Das ist immer ganz komisch. Also ich lerne jetzt beispielsweise eine kennen und dann ist erstmal alles wunderbar und dann textet man erstmal so ein bisschen und dann kommt man sich also ein bisschen näher. Und dann erzählen die mir natürlich auch so mal von ihrer Vergangenheit. Einige, also meine Letzte hat mir jetzt erzählt, dass sie halt schon ziemlich oft enttäuscht worden ist und dass sie eigentlich immer so, ja, weiß ich auch nicht, mal so die Falschen kennengelernt hat. Und habe ich halt auch mal so ein bisschen Mut zugeredet, habe mir dann auch Mühe gegeben. Also ich bin eigentlich nicht der Typ, der irgendwie seine Freundin irgendwie anmachen könnte oder so. Mhm. Also eigentlich wenig. Und ja, und dann habe ich sie jetzt mal nicht besucht einen Tag und dann hat sie mir halt gesagt, dass das zwischen uns nichts wird. Mhm. Und dann habe ich sie auch gefragt, ob es jetzt an mir liegt oder so oder ob ich irgendwas falsch gemacht hätte. Da meinte sie so, nein, das liegt nicht an dir, das liegt wohl an mir und ja, das war es dann so ungefähr. Und dann habe ich auf einmal so ein paar bitterböse SMS gekriegt, so, na, bist du schon am Heulen, dass ich dich verlassen habe, haha und solche Sachen. Ehrlich? So, ja, nach dem Motto, was für ein Weichei bist du? Ja, genau. Und ich sag mal, ich gebe dazu, dass ich eigentlich mehr so der Softie-Typ bin. Mhm. Aber, meine, das ist mir jetzt schon zum 6. Mal passiert und immer eigentlich auf die gleiche Tour. Mhm. Also die sagen dann erstmal, lernt man sich ganz gut kennen, manchmal hält sie auch ein bisschen länger. Weißt du, was ich jetzt dachte, was eigentlich für eine Variante herauskommt? Ja. Dass die Frauen dich schätzen so als Freund. Ja, richtig. Mehr so der Kumpel. Sowas, genau. Dass sie dich aber nicht als Mann haben wollen. Ja, aber ich frage mich, meine... Daraus schließt du, die Frauen wollen härter angenommen werden. Ja, es ist tatsächlich so. Einerseits beklagen sie sich vielleicht, dass die Männer zu mackerhaft sind. Ich meine, die sagen ja dann immer, ach, der ist ja mal so aufdringlich, der will ja sowieso nur mit mir ins Bett. Aber deine... Mal, wenn man das nicht macht, dann fällt man damit übel auf die Schnauze. Mhm. Also auch in Sachen Sex und Erotik bist du auch eher der erstmal zurückhaltende und bist nicht... auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch so zurückhalten, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gar nicht irgendwie da mal was mache oder so, aber ich sag mal... Also du willst schon, aber du lässt erstmal die Frauen kommen. Ja, also ich hoffe dann immer, dass die Frauen den ersten Schritt machen, dass ich mich dann also gar nicht mehr so gut anstrengen muss. Aber ich denke, das ist nicht nur... Ja, es ist... Ah, das ist aber schon ein Satz, da müssen wir jetzt aufpassen. Das ist natürlich heikel, damit ich mich nicht mehr so sehr anstrengen muss. Nein, da meine ich halt. Also es ist ja sehr löblich, wenn du nicht, finde ich gut, wenn du nicht halt so wie der letzte Prollmacker auf die Frauen zugehst. Nein, ich meine. Aber so ein bisschen offensiv sollte man. Nein, ich meine nur, weil ich halt ein ziemlich schüchternerer Typ bin. Ach was? Bin ich dann halt also mehr froh, wenn die Frau den ersten Schritt macht, ja, damit ja. ich halt meine Schüchternheit ja nicht so überwinden muss. Ja, ja. Aber ich denke mal, es liegt jetzt nicht nur in dem im Bereich von Sex, sondern auch im Allgemeinen. Also ich bin eigentlich so der Typ, ich lache halt unheimlich viel und ich bin auch so, wenn sie mal was Falsches sagt oder so, ich bin dann auch nicht gleich sauer oder so. Mhm. Und es gibt ja wirklich Typen, die behandeln ihre Freundin wie Dreck, aber trotzdem sind die trotzdem mit denen weiterhin zusammen. Also jetzt hast du 6-mal, sagst du, hast du ein Misserfolgserlebnis ja. eingepackt. Ja, und es liegt immer, du bist sagen ja immer zu mir, es liegt nicht an dir und es liegt dann mehr an mir so ungefähr. Mhm. Aber so das genau den wahren Hintergrund erfahre ich nie. Mhm. Aber du erahnst, dass der Hintergrund der ist, den du gerade beschrieben hast. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ja. ich habe auch schon eine Freundin gefragt, ich habe eine gute Freundin, ja. die habe ich auch schon gefragt, oder auch einen Kumpel, macht was ist denn ungefähr falsch? Die sagen, du machst nichts falsch, mir fällt jetzt auch nicht spontan nicht ein. Macht den ist zu lieb. Ja, wahrscheinlich. Ja. Hast du denn schon mal, du bist jetzt erst 20 Jahre alt, gab es denn schon mal eine Freundin, eine Beziehung, früher vielleicht, wo das funktioniert hat, die das ja. auch wertgeschätzt hat? Bitte? Die so deine Art und deine Charaktereigenschaften auch wertgeschätzt hat? Ja, ja, das ist so, die finden das schon ganz gut. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die das, dass sie jetzt sagen, das stört mich an dir oder so. Nee, die Frage war, ob du früher schon mal eine Freundin hattest, mit der es funktioniert hat. Ja, es hat mal eine Zeit funktioniert. Ja. So, sagen wir mal, also. ein bis zwei Monate und danach auf einmal ging das rapide bergab und dann habe ich auch immer gefragt, was mache ich falsch ungefähr oder kann ich irgendwas ändern? Also oder Martin, so? Ich finde, man darf jetzt da nicht falsch rauslernen. Du kannst dich ja nicht umkrempeln, du bist ja wie du bist. Richtig. Ja? Also du kannst dich nicht radikal umkrempeln, so meine ich das. Aber vielleicht kann man so ein bisschen schon rauslernen. Erstmal finde ich es gut, dass du halt erstmal ein netter und freundlicher Typ bist. Ja, ich denke mal schon. Also. So, das ist deine Grundveranlagung, die ist ja auch in Ordnung. Dennoch würde es vielleicht nicht schaden, wenn du so ein ganz klein bisschen offensiver wärst und noch mal ein bisschen das Steuer in die Hand nehmen würdest. Das beeindruckt Leute, ja, Männer ja, und Frauen. Da möchte ich auch sagen, das ist vielleicht im Bereich von Sex, das ist ja eigentlich einigermaßen möglich. Mhm. Aber man kann sich ja, sagen wir mal, im normalen Umgang kann man sich ja nicht großartig ändern. Mhm. Das heißt also, ich müsste so ein Arschloch werden. Nein, das ist so. Nein, du sollst ja kein Arschloch werden. Ja, ja. Aber das, glaube ich, das kommt bei Frauen an. Ja. Die suchen solche Typen, die ja. immer den großen Prahlland raushängen lassen. Ja. Nein, es gibt ja auch Frauen, die ja, es gibt auch Frauen, aber diese Frauen habe ich noch nicht kennengelernt. Deswegen also, wollte ich das ja nochmal ansprechen. Ja, also du, weißt du, worauf ich unbedingt hinaus will, dass du jetzt mit 20 Jahren noch nicht frustriert werden darfst. Bitte? Du darfst jetzt mit deinen 20 Jahren und den 6 Misserfolgserlebnissen noch nicht irgendwie die große Frustnummer da bekommen. Ne? Aber man muss es doch mal klar. Ja, es wird schon irgendwie klappen, bin ich ganz sicher. Aber deswegen sage ich ja, versuch mal so ein klein bisschen dich zu ändern. Du musst ja jetzt nicht gleich da wirklich das ganz negative Gegenteil werden, sondern nur ein ganz klein bisschen offensiver. Nur. Ja, offensiver inwiefern? In jeglichem, dass du auch mal mehr Initiative ergreifst, sowohl im erotisch-sexuellen, aber auch in vielen anderen Sachen, dass zumindest so eine Gleichberechtigung da ist, dass die Leute oder die Frauen nicht den Eindruck haben, na, den butter ich ja völlig unter. Ja, und die wissen mich da auch ganz genau, mit mir können die es ja machen, so ungefähr. So, und das müssen wir ändern. Ich kann mich ja nicht wehren. Das müssen wir ändern. Und mit 20 Jahren kann man das noch wunderbar ändern. Wenn du jetzt 40 Jahre wärst, dann würde ich denken, den kann man nicht mehr ändern. Da ist Hopfen und Malz verloren. Aber mit 20 geht das noch. Ach, das geht noch. Ja, bin ich ganz sicher. Da musst du nur selbst ein bisschen dich in den Arsch treten. Ja, aber ich denke mal, es ist eigentlich nichts Negatives, wenn man so ist. Nee, aber wenn man zu lasch ist, ist es auch nicht so toll. Ja, deswegen möchte ich meinen Aufruf starten. Nee. Also doch an alle Frauen so in meinem Alter, die so ein bisschen mehr auf Softies, die vielleicht ein paar mehr Softies mögen als ein paar Machos, die können sich dann ja mal bei dir melden. Ja, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber Martin, wir erreichen das erst weiter, wenn du mir versprichst, dass du auch ein bisschen mehr zulegst demnächst. Ja, mehr zulegen. Okay, und dass du dich auch ein bisschen bemühst zumindest darum. Okay? Du musst dich ein bisschen bemühen schon. Ja, ich werde mich bemühen. Und wir hoffen, dass da irgendwie gute Frauen dir über den Weg laufen. Ja, okay. Okay? Alles klar. Alles Gute, tschüss. 1.33 Uhr und 45 Sekunden, kleine Pause. We'll be right back. 1:34, 24 Sekunden. Hier ist Radio S Live, das WDR Fernsehen. Mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Ganz egal, über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Es geht weiter mit Jessica. Und Jessica ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Jessica. Ich bin ein bisschen nervös. Macht nichts. Ja, mein Thema ist, dass ich 2,5 bis 3 Monate vor der Hochzeit meinen Freund verlassen habe und meine große Liebe kennengelernt habe. Wie lange warst du mit deinem Freund, den du eigentlich heiraten wolltest, zusammen? 6 Jahre. 6 Jahre? Ja. Also wann war das? Wie lange liegt die ganze Geschichte zurück? Ja, jetzt knapp etwas über 2 Monate. Achso, das ist alles noch ganz frisch. Ja, relativ. Für wann war die Hochzeit geplant? Das war am 10. Mai. Ach, die war jetzt für den 10. Mai geplant? Ja, richtig. Was, 6 Jahre mit deinem Freund zusammen? Ja, war also Jugendliebe. Alles war eingetütet. Ja. Verlobung hat stattgefunden. Ja, und Brautkleid war gekauft, der Saal war gemietet, war alles fertig. Wir hätten nur noch die Einladung rausschicken müssen. Achso, die waren noch nicht raus, aber letztendlich wussten alle Leute um euch Bescheid, um euch herum schon Bescheid. Ja, richtig. So, jetzt erzähl mal, was dann passiert ist. Wie hast du den neuen Mann kennengelernt und wo? Ja, es war Karneval. In der Diskothek halt bei uns in der Nähe und ich muss dazu sagen, dass wir vor der Hochzeit eigentlich gesagt hatten, dass wir uns nochmal alles erzählen, also mit einem guten Gewissen auch in die Ehe gehen. Sauber in die Ehe gehen. Richtig. Ja. Und er hat halt dann, oder ich habe festgestellt, dass ich eigentlich mehr oder weniger wirklich treu war die letzten 4 Jahre. Was heißt denn mehr oder weniger? Ja, also ich war schon treu. Also warst du treu? Ich war treu. Also das ist wie ein bisschen schwanger. Entweder ist man treu oder man ist nicht treu. Ja, nee, also die letzten 4 Jahre war ich wohl treu. Wir sind beide in den 6 Jahren einmal fremdgegangen, ah, ja, was wir uns auch erzählt haben. Mhm. Danach hat es einen kleinen Bruch gegeben, aber wir haben uns nochmal wieder aufgerafft und danach lief wieder alles super. Mhm. Ja, und dann ist halt rausgekommen, dass ich, wie gesagt, die letzten 4 Jahre treu war. Mhm. Und bei ihm also doch nochmal so 2, 3 Dinge vorgefallen sind, dass er zum Beispiel auch jemanden geküsst hat an einem Abend, wo wir gemeinsam weg waren, wo ich dabei war, wo ich es aber nicht gesehen habe. Mhm. Ja, kurze Zwischenfrage, ist er so alt wie du? Du bist 22? Nein, er ist 26. Ja, okay. Mhm. Ja, und ja, ich war ziemlich verletzt nachher, habe mir das eben nicht so anmerken lassen. Mhm. Und habe aber irgendwo gedacht, so, das zahlt sie ihm jetzt irgendwo zurück. Und lag das denn schon lange zurück, dass er da rumgeknutscht hat, diese Geschichte mit der Knutscherei? Oder war das noch recht frisch? Ein halbes Jahr ungefähr lag es zurück. Na, da tut einem das weh, ne? Relativ, ja. Vor allen Dingen, wenn man glaubt, das ist eine große Liebe. Es war immer so ein Jugendtraum von mir, zu heiraten. Ja, und dann sind wir halt Karneval oder Mühlenweil gemeinsam rausgegangen, mein Ex-Freund und ich. Und ich habe jemanden kennengelernt an dem Abend und hatte eigentlich nur gedacht, okay, machst du dir jetzt einen netten Abend von. Und wir haben wohl nachher auch Telefonnummern ausgetauscht, wobei ich dazu sagen muss, ich war vorher auch schon mal alleine raus, aber habe mich nie wirklich mit anderen Männern irgendwo eingelassen. Mhm. Oder dass ich gedacht habe, das könnte jetzt die Beziehung zerstören. Nie. Mhm. Aber ich habe jetzt richtig verstanden, dass du und dein geplanter Ehemann, dass ihr zusammen Karneval rausgegangen seid. Das ist richtig. Ja, und du hast diesen anderen Mann auch in Anwesenheit deines fast Ehemannes kennengelernt? Ja, also er stand in einer anderen Ecke. Achso, also im gleichen Raum war er auch. Ja, das schon, ja. So, dann habt ihr Telefonnummern ausgetauscht und dann? Ja, habe ich nur gesagt, wenn du mich kennenlernen möchtest, musst du das tun. Also dann musst du dich melden, ich tue das nicht, weil ich also nie damit gerechnet habe, weil das ist ein Wahnsinnstyp. Also ich hätte nie damit gerechnet, dass der wirklich ernsthafte Absichten hat. Kanntest du ihn vom Ansehen vorher schon? Nein, gar nicht. Ja. Nee, und er hat sich direkt am nächsten Morgen gemeldet, ja, mit einer SMS, er könnte mich nicht vergessen, wir haben uns nachher nochmal getroffen. Mhm. Ja, und an dem Abend oder an dem Tag, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben, war für mich klar, ich muss die Beziehung zu meinem Ex-Freund beenden. Ach, als du dich das erste Mal mit ihm getroffen hast? Nein, nicht das erste Mal. Das erste war Karneval. Nee, das ist mir klar. Aber als du dich richtig mit ihm getroffen hast, das erste Mal war ja nur so eine Begegnung. Ja, Karneval. Richtig. Als du das erste Mal dich mit ihm alleine getroffen hast? Da war es für mich klar, als ich ihn da gesehen habe. Da war das klar für dich. Und das ist mir noch nie passiert in meinem Leben. Und deswegen sage ich, das ist meine große Liebe. Ich kann's einfach nicht beschreiben. Das ist ein wahnsinniges Gefühl. Und dann hat sich daraus direkt eine Affäre entwickelt? Ja, ich muss dazu auch sagen, dass an Karneval selber nichts gelaufen ist. Wir haben uns einmal geküsst, aber nichts mehr. Mhm. Und ich wollte auch nichts mehr, weil ich gesagt habe, solange ich in einer Beziehung bin, mache ich sowas nicht mehr. Das ging einfach nicht. Und ich war auch so ehrlich und habe ihm gesagt, hör mal, ich habe eigentlich vor, in 3 Monaten zu heiraten. So offen war ich dann schon, ja. Aber es hat ihn dann nicht abgeschreckt, die SMS zu schicken am nächsten Tag? Nee, richtig nicht, so, weil es waren wahnsinnige Gefühle da an dem Abend von beiden Seiten. Ja, jetzt erzähl. Ja gut, da kann man auch denken, na Karneval, man ist irgendwie so aufgeputscht. Und jetzt erzähl mir bitte, wie du dann mit deinem Fast-Ehemann umgegangen bist. Du triffst dich das erste Mal wirklich mit diesem neuen Mann. Mhm. Es schlägt wie eine Bombe bei dir ein. Danach ist dir klar, nach diesem Zusammensein, ich muss diese Ehepläne aufgeben. Ich muss mich von meinem Mann trennen, mit dem ich 6 Jahre zusammen war. Mhm. Wann hast du es ihm gesagt? An dem gleichen Abend, wo ich meinen jetzigen Freund getroffen habe. Mutig. Mutig und konsequent. Alle Achtung. Ich muss wohl dazu sagen, dass meine beste Freundin, meine Arbeitskollegin auch gesagt hat, hör mal, du musst das jetzt tun. Und ich weiß auch selber, hätte ich es an dem Abend nicht gemacht, hätte ich es nie getan, hätte ich nie den Mut gehabt. Toll, Jessica. Weißt du, die meisten Leute hätten das erstmal wochenlang vor sich hergeschoben, hätten das parallel irgendwie laufen lassen und hätten sich immer mehr verheddert in den ganzen Gefühlen. Wie hat er darauf reagiert dann? Also ich habe schon Angst gehabt, obwohl er war nie aggressiv, er war immer ein ganz lieber Kerl, aber ich hatte wirklich Angst. Ich habe ich bin nach Hause gekommen, habe ihm gesagt, hör mal zu, setz dich hin, ich muss mit dir reden. Habt ihr auch schon zusammen gewohnt? Wir haben jetzt im Mai hätten wir 2 Jahre zusammen gewohnt. Ja, und dann habe ich ihm nur gesagt, hör zu, ich habe Karneval jemanden kennengelernt und ich kann dich nicht heiraten, ich zieh aus. Und dann hat er halt gestockt und hat dann nachher nur gesagt, ja, sieh zu, dann pack deine Sachen und geh. Das war's? Und das war es erstmal, ja. Und dann habe ich meine nötigsten Sachen gepackt, bin zu meiner Arbeitskollegin gezogen, weil so schnell konnte ich keine eigene Wohnung finden. Also kein Streit, keine Tränen? Im Anfang nicht. Ich habe am nächsten Tag wohl bitterböse SMS von ihm bekommen, die ich auch irgendwo verstehen konnte. Weil ich wüsste auch nicht, wie ich reagiert hätte, weil es war an sich war vorher alles in Ordnung für ihn. Das ist natürlich wirklich ein Hammer dann für den anderen, ne? Ein super Hammer, aber letztendlich ist es ja auch ehrlich, dass du es gemacht hast, auch wenn es so hart ist für den anderen. Ja. Nun ist das ja alles noch relativ frisch. Aktueller Stand ist, dass du mit diesem neuen Mann richtig zusammen bist jetzt. Ja. Dass ihr euch heiß und innig liebt. Ja. Du endlich eine eigene Wohnung gefunden hast schon oder wohnst du noch bei deiner Freundin? Nein, ich habe jetzt seit März eine eigene Wohnung. Eine eigene Wohnung. Und wie ist der Kontakt zu deinem Ex-Fast-Ehemann? Also mittlerweile wieder relativ gut. Er hat Zeiten dabei, also ich muss sagen, er hat wohl jetzt auch eine neue Freundin. Also kann es auch bei ihm die große Liebe nie gewesen sein, wenn er sich so schnell auch jemand anders wieder nimmt. Oder nicht mehr, ne? Ja. Vielleicht war es ja bei euch beiden irgendwie unausgesprochen ausgebrannt, das Ganze. Ich denke, wir sind einfach viel zu früh zusammengekommen. Und es war nachher wirklich nur noch Gewohnheit. Es war einfach die Angst vorm Alleinsein. Und habt euch das gar nicht richtig eingestanden, bewusst beide vielleicht? Nee, weil er immer der Part war in unserer Beziehung. Also wenn es um solche Sachen ging, war ich immer diejenige, die irgendwas sagen musste. Also er hätte nie den Schritt gemacht, auch wenn es gab ja immer ein ständiges Hin und Her vor der Hochzeit. Einen Tag wollte er heiraten, am nächsten Tag wieder nicht. Das ist schon ein schlechtes Zeichen eigentlich, ne? Richtig, aber er hat nie wirklich gesagt, ich will es nicht. Also er hat auch schon wieder eine Freundin. Ja, aber er ist nicht glücklich. Er ist nicht glücklich, aber euer Kontakt, man kann wieder miteinander reden. Ja. Das gilt. Ja. Wie reagiert denn jetzt so die ganze nähere Umgebung? Mama, Papa, fast Schwiegereltern und die Onkels und Tanten, die alle schon ganz fröhlich wahrscheinlich und freudig auf das Ereignis hingefiebert haben. Ja, wohl das Komische an der ganzen Sache ist, dass es nie jemand geglaubt hat. Die haben alle nachher gesagt, wir hätten das alles erst geglaubt, wenn ihr zweimal Ja gesagt hättet. Aber dann habt ihr es aber eigentlich schon ausgestrahlt, ne? Dass da nicht so alles so in Ordnung war, wenn die näheren Freunde schon so skeptisch waren. Ja. Ja. Aber du musst doch eigentlich ganz glücklich jetzt sein. Jetzt absolut, ne? Ja. Stell dir mal vor, du hättest dich wirklich darauf eingelassen und ihr hättet geheiratet und dann wäre das passiert. Dann wäre es ja noch viel komplizierter gewesen. Ja, richtig. Oder es wäre nicht passiert und du hättest dich vielleicht die nächsten Jahre dahin gequält und hättest gemerkt, immer mehr, ich bin eigentlich unglücklich. Ja, ich denke, wir wären nicht glücklich geworden. Das ist ja eine Geschichte. Und was ist jetzt mit dem Brautkleid? Das war bestellt, noch nicht gekauft, ne? Doch, das war schon gekauft. Das war schon gekauft. Ja, das kriegen wir jetzt nicht mehr quitt. Und nu? Wo ist das? Es hängt noch in dem Geschäft, ist es also nicht geändert worden. Und ich warte jetzt einfach ab bis Juni, bis so ein bisschen die Saison vorbei ist. Ja. Entweder verkaufen wir es noch oder ansonsten geht es in den Schrank. Und Man weiß ja nie, ne? Richtig. Man weiß ja nie. Ich bin damit nicht vertraut, mit diesen Bräuchen heutzutage. Ein Brautkleid, sucht das Paar das gemeinsam aus oder macht die Frau, hast du das jetzt in dem Fall alleine gemacht? Also ich bin da eher traditionell gewesen und habe es alleine ausgesucht mit der Mama. Mit der Mama. Gut, dann könnte man das ja auch übertragen auf den nächsten Mann. Ein bisschen unangenehm wäre es vielleicht für den jetzigen Freund, falls ihr mal heiraten würdet wollen, wenn der andere das mit ausgesucht hätte. Ne? Das ist richtig. Aber so geht's ja. Aber da mache ich mir noch keine Gedanken drüber. Ich genieße die Zeit jetzt. So ist es auch. Das ist auch, soll gar kein Thema sein. Das ist so frisch noch alles. Genießt es. Und also nochmal Respekt, dass du so schnell gehandelt hast und ihm sofort die Wahrheit gesagt hast und die Konsequenzen aus allem gezogen hast. Ich denke, so ehrlich sollte man schon sein. Super, ganz toll. Jessica, viel Glück in der neuen Beziehung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Werner, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo Werner. Also erstmal ein Kompliment an deine Sendung, die finde ich echt spitze. Ich danke dir, sehr herzlich, freundlich von dir. Und mein Problem ist eigentlich das, du kennst meine Vorgeschichte? Ich weiß gar nichts, nein, nein, nichts. Ach so, also und zwar... So ist das hier üblich. Ach so, also ich bin adlig. Du bist adlig? Also ich möchte jetzt meinen Titel nicht nennen. Doch, nenn ihn bitte. Also, wirklich? Ja, ja, ich bin ganz scharf drauf. Also mein Titel heißt Werner, Landesedler von Mittig. Freiherr zu Mattau. Landesedler? Ja, ich wohne in Bayern. So nennt man, habe ich nie gehört. Landesedler und Freiherr. Ja, genau. Nur habe ich von diesen ganzen Adelsrängen null Ahnung. Also Freiherr ist Baron. Aha. Also bei euch würde man sagen Köln Baron. Bei uns heißt es Freiherr. Baron? Und was kommt dann über dem Baron? Der Fürst schon? Ne, der Graf, ne? Der Graf. Genau. Der Graf und dann der Fürst. Und dann der Fürst und dann der Kaiser. Und dann der Kaiser, der König ja noch zuerst. Also du bist so im unteren Drittel der Rang, ne? Der Ränge habe ich jetzt gerade mal. Nicht das untere Drittel, also halt irgendwo zwischendrin schwebe ich halt. Mittendrin, okay, sagen wir es so. Also und mein Problem ist, ich bin schwul. Ja. Ich habe seit 12 Jahren einen festen Freund, der aber das schwule Leben, also er ist älter als ich. Ne? Also er wird 50. In über 50 Jahren noch. Und der hat das Problem, er ist Sparkassenfilialleiter im kleinen Ort. Kann es natürlich auch nicht zugeben. Verstehe ich, das ist ein Problem. Genau. Und ich kann es auch nicht zugeben, beziehungsweise ich habe meinen Eltern nichts gesagt und meine Patentante, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist die Gräfin Wittgenstein sein. Ich kenne sie natürlich nicht persönlich, das Vergnügen hatte ich noch nicht. Aber vom Namen her, ne? Vom Namen her, ja. Genau, das ist meine Patentante. Das ist deine Patentante. Und die hat dann gesagt zu mir, oder vielmehr meine Großeltern auch, die sehr dominant sind, ich muss jemanden heiraten, um unser Haus dann in Schutz zu halten. Aber ja, um die Adelsfolge und das halt alles zu sichern auch, ne? Dass der Name weitergegeben wird. Genau, der Name muss weitergegeben werden und es geht um Ländereien. Das heißt, ihr habt richtig Kohle. Das heißt, du bist ein reicher Mann. Oder wirst mal sehr reich, wenn du erbst. Dazu sage ich jetzt nicht. Ja, gut, das können wir uns dann ja auch so ein bisschen denken. Aber egal, es tut ja auch gar nichts zur Sache. Aber wie gesagt, und mein Großeltern wollen halt, dass ich unbedingt heirate, aber nicht unter der Würde. Das heißt, du sollst auch noch entweder eine Adlige heiraten oder jemanden, der... Zumindest von heißt, ne? Mindestens von heißt, aber genau. So ein paar Millionchen können das von auch aufwiegen, ne? Das ist richtig. Also eine industriellen Tochter täte es dann auch. Nee, das geht nicht. Das geht nicht? Das geht nicht, nein. Mein Gott, so konservativ geht das bei euch zu? Ja, absolut. Und wir sind tiefes Bayern. Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Eben. So. Und nun? Du hast 12 Jahre deinen Freund, deine Familie weiß nicht, dass du schwul bist, man munkelt es wahrscheinlich. Mit 36 ist das schwer zu verheimlichen. Du, ich habe ganz, ganz liebe Freundinnen, die mich besuchen. Achso, dann spielst du die eine heterosexuelle Beziehung vor. Ich glaube, es wird auch dazu bei uns nicht gesprochen. Ja. So, was ist jetzt das aktuelle Problem? Das Problem ist, dass du in mehrfacher Zwangslage steckst, nämlich dass dein Freund auch nicht offen schwul leben kann, weil er Filialleiter in irgendeiner kleinen Gemeinde ist. Genau. Und du wiederum durch deine familiäre, traditionelle Bindung halt auch nicht dich ausleben kannst. Und ich habe seit 95 HIV. Wie kommt das? Wo hast du dir das geholt? Ich bin halt mal fremdgegangen. One Night Stand. Von einmal? Wie geht dein Freund damit um? Gelassen. Also das heißt, er bekommt dann auch Depressionen teilweise und wir haben ganz wenig Sex miteinander. Ganz, ganz wenig. Also vielleicht, ich sage es mal, Ostern und Weihnachten. So selten. Und weil er auch Angst davor hat, ne? Und wenn wir Sex haben, dann eben geschützt. Natürlich, ja. Ja. Ist ja vollkommen normal. Das heißt, deine Familie weiß auch nicht, nicht, dass du HIV-positiv bist? Nein. Was machst du eigentlich beruflich? Ich? Mhm. Nix. Nix. Das heißt, du lebst von dem Geld deiner Familie? Also wir haben eine Brauerei. Mhm. Also wir brauchen unser eigenes Bier, also mit Angestellten, und wir haben Gestüt. Aber da bist du nicht in der Geschäftsleitung nicht tätig, das sind andere Leute. Das sind andere Leute, genau. Das sind andere Leute, da hast du ein cooles Leben eigentlich, ne? Langweilig. Ja, ich meine, viele würden dich beneiden. Werner, weißt du, was ich eigentlich ein Armutszeugnis finde? Ich kann schon verstehen, dass man da in gesellschaftlichen Zwängen ist und dass man Angst hatte vor der dominanten Familie und vielleicht, da sind nun auch kommerzielle oder geschäftliche Sachen im Spiel und materielle Dinge. Aber ich finde, dass du als 36-jähriger Mann verdammt nochmal zu deinem Leben stehen solltest und auch offen leben solltest. Ich habe es eins gemacht und das ging total pervers irgendwo. Ich habe bei uns in der Gemeinde unterhalb von unserem Schloss oder ich weiß nicht, Burgruine oder sonst irgendwas, gibt es einen Markt jeden Donnerstag. Was gibt's da? Ein Wochenmarkt halt. Ein Markt, ja. Mhm. Ganz normalen Wochenmarkt. Mhm. Da habe ich mich hingestellt und habe Gemüse verkauft. Mhm. So, und dann kamen die Ersten so bei und haben dann gelacht, ne? Mhm. Dass du da Gemüse verkaufst? Ja. Und warum hast du das gemacht? Nur weil du mal was machen wolltest? Oder? Nee, und zwar, ich muss dazu sagen, also gegenüber bei uns gibt es eine Lebenshilfe von der Diakonie aus. Das sind so behinderte Leute und so, die bauen halt Gemüse an und versuchen zu verkaufen. Ich habe ja auch gesagt, ich will ja kein Geld haben dafür. Ich mache es nur aus Spaß an der Freude. So, das vertiefen wir jetzt mal nicht. Weißt du, was ich nicht kapiere? Wenn du dein Leben so geheim hältst vor deiner Verwandtschaft, dein Leben, dass du homosexuell bist, dass du schwul bist, dass du seit 10 Jahren eine Partnerschaft hast und dass du sogar HIV-positiv bist. Ja. So, jetzt rufst du hier in aller Öffentlichkeit an, sagst sogar den Namen, aus welcher Dynastie du kommst. Ja. Dann ist dir doch nun völlig klar, dass ab morgen alle deine Leute Bescheid wissen, was mit dir los ist. Na, hoffentlich. Aha, also war dieser Anruf ist quasi ein Outing. Ja, irgendwie schon. Aha. Also dass es für dich ein bisschen einfacher ist, hier so über diesen Weg das zu machen, dich bekannt zu machen, als so Oma und Opa ins Gesicht zu gucken und denen das zu sagen. Ich meine, ich weiß ganz genau, bei uns wird das wahrscheinlich keiner gucken wie die, ne? Also unterschätzt es nicht. Und wenn es direkt vielleicht bei euch keiner guckt, irgendjemand, der dich und deine Familie kennt, wird es schon mitkriegen und dann ist es da. Das wäre toll. Das wäre toll. Ja. Und dann müssen sie mich darauf ansprechen. Ja, und das bedeutet dann, du würdest auch die Konsequenzen in Kauf nehmen, die eventuell dann drohen würden. Musst du dann ja. Was heißt du? Muss ich ja. Was frage ich? Du musst es dann ja. Muss ich ja. Mhm. Aber ich sehe halt nicht ein, dass ich jetzt irgendwie dann zwanghaft dann, wenn die Gatte ankommt, die sein Wittgenstein sein und sagt, du musst heiraten und du musst das machen, du musst nach Schweden fahren, du musst sonst irgendwas machen. Das bringt mir nichts. Sag mal, Werner, was kann dir denn drohen? Kann dir materiell sehr großer Schaden drohen, dass deine Familie sagt, nee, okay, wir drehen den Geldhahn zu oder geht das gar nicht mehr? Also Pflichtteil habe ich, ne? Mhm. Das heißt, existenziell bist du abgesichert? Genau. Ja, also kann dir gar nichts drohen, außer dass du gesellschaftlich oder familiär... Ohne, dass ich also eben aus der Burg rausfliege, das ist klar. Du lebst in einer Burg? Ne, es ist ein Schloss, es ist mit 80 Zimmern. Ja, Mann, hast du ein Leben. Willst du ein Bild haben? Ja, schick mir mal ein Bild. Weißt du was, ich hoffe, dass dieses Outing jetzt richtig gut geklappt hat und dass das wirklich funktioniert. Ja, ich, dass ich, du mit 36 Jahren Woche endlich mal zu dir stehst und auch dein eigenes Leben führst. Ich habe letzte Woche habe ich erst... Und auch deinen Freund nicht verstecken musst vor deiner Familie. Ja, ich habe letzte Woche habe ich eine Anzeige gestaltet, weil ich ganz mutig gewesen unter Verschiedenes. Bei uns in der in der Tageszeitung unter Verschiedenes habe ich geschrieben, ich bin's Werner, ich liebe dich, alle liebe Grüße und einen schönen Tag. An Norbert. Also hat sich da bei dir schon eine ganze Menge aufgestaut, ne? Und du warst früher wahrscheinlich sehr ängstlich und wolltest jetzt endlich mal sagen, jetzt mache ich's. Ja. Ja, ist auch gut so. Ist auch richtig so. Und wenn du auch schon 36 bist, aber immerhin, manche machen es bis zu ihrem Tod nicht und führen ein heimliches Leben. Ja, das bringt nichts. Ja. Ich selber merke auch die Grenzen und sage dann, okay, dann nehme ich halt einen Gin mehr abends oder irgendwas in Richtung, du kannst friedlich einschlafen. Mhm. So. Aber es bringt nichts auf Dauer. Jetzt habe ich eine Bitte an dich. Das ist ja schon ein interessanter Fall und auch ein ungewöhnlicher Fall. Halte mich und somit dann uns doch mal bitte auf dem Laufenden, was daraus geworden ist. Du schickst mir mal das Foto überhaupt von deinem Schloss, von deiner Burg. Ja, gerne. Und wir warten mal jetzt, warte mal so 2 Wochen ab und dann schreib mir einen Brief, wie die Reaktionen waren und was daraus geworden ist aus diesem Telefonat. Okay. Dann kann ich das vielleicht, wenn du zustimmst, den Zuschauern und Zuhörern vorlesen oder wir unterhalten uns nochmal hier auf dem Sender. Das ist überhaupt kein Thema. Ja? Und von dir möchte ich ganz gerne ein Autogramm haben. Okay, dann rufen wir dich gleich nochmal zurück wegen der Adresse und dann schicken wir es dir. Genau, super. Das mache ich. Dann hole ich mir gerade so einen Stift, ne? Ja. Okay. Alles Gute, Werner. Also ich bin, ich und wir sind sehr gespannt, was daraus wird. Ja, ich bin auch gespannt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jeanette, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Jeanette, um was geht's? Ja, es geht also darum, wegen meinem Körper, sag ich mal. Wegen deinem Körper? Genau. Was ist denn mit dem Körper? Also, ich habe Übergewicht. Mhm. Wie groß bist du, wie schwer bist du? Muss ich mal gleich mal direkt fragen, damit ich mir die Frau dann in dem Fall jetzt auch vorstellen kann. Okay, ich bin 1,60 und wog 103,3. Ja, ist eine ganze Menge, ne? Ja, genau. Ja. Und, wog, sagst du? Ja, genau. Mhm. Und ich war dann, also, das war also alles wegen Liebeskummer und so. Mhm. Hab mich also vollgefressen und alles. Und ja, und dann bin ich eines Tages aufgestanden und hab dann gedacht, jetzt reicht, jetzt gehst du am besten mal zur Kur. Mhm. Weil alleine konnte ich das sowieso nicht schaffen. Klar. Und dann bin ich dann zur Kur in Bayern gewesen. Mhm. Und ja, hab dann auch ganze 20 Kilo abgenommen. Wie viel? 20. 20, mhm. Ja, und dann bin ich also November wieder nach Hause gekommen. Mhm. Ja, und dann habe ich also weitergemacht. Mhm. Habe ich direkt ein Fitnessstudio und alles rum und dran. Mhm. Ja, und dann habe ich auch noch, habe ich also 82 habe ich gewogen nach der Kur. Mhm. Und jetzt wiege ich 75. Das ist natürlich schon eine gute Leistung, von 103 auf 75. Ja, genau. Schon sehr gut. Ja. Immer noch ein bisschen zu viel, ne? Ja, genau. Mhm. Und ja, ich bin immer noch dabei. Also meine Eltern, also ich habe auch ein bisschen Stress mit denen. Ja. Weil, und meine Freunde auch, weil die sagen, ich würde übertreiben. Mhm. Weil ich mache das, also bevor ich jetzt, also auch am Wochenende auch, ja, treibe ich sehr viel Sport auch. Ich gehe auch ins Fitnessstudio und alles, also achte auch meine Ernährung. Ja, das wollte ich gerade fragen. Also nur Sport treiben und Fitness, das reicht ja leider nicht aus, um die Funde runterzukriegen. Das heißt, ja, du genau. achtest auch sehr auf die Ernährung. Ja, also alles auf einmal so. Hm? Also von heute auf morgen. Was bedeutet das? Du achtest auf die Ernährung. Kein Zucker, kein Fett? Ja. Weniger? Genau. Oder hast du spezielle Diäten? Also ich zähle keine Kalorien auf keinen Fall. Mhm. Und also ich esse also nur das gesunde Gemüse, Obst und sehr viel Wasser. Und trinkst sehr viel? Ja. Ja? Also keine Schokolade, keine Pizza, keine Hamburger. Gar nicht. All die leckeren Sachen, so schön lecker Pommes mit Fritten und Fritten mit Mayo und sowas. Gar nicht mehr. Ja. Also ich habe das auch zu Hause sehr viel, aber nee. Mhm. Weil ich hab einen Dickkopf und wenn ich einmal so... Also das ist ja... Hallo? Jeanette? Jetzt bricht uns zu guter Letzt noch die Leitung weg. Das darf doch wohl nicht mal sein. Jeanette ist weg. Mann, oh Mann, oh Mann. Hm. Wollen wir mal ganz kurz noch Björn mal ansprechen? Björn 21, hallo. Hi. Hallo Björn, jetzt können wir nur ganz mini kurz miteinander reden. Sag mal, um was es geht. Um das Thema auch schwul. Und zwar ist mein Leben genau das passe Gegenteil von dem Vorredner. Was der Werner erzählt hat? Ja, genau. Inwiefern das Gegenteil? Als ich mich geoutet habe, ist eigentlich mein ganzes Leben zusammengebrochen. Inwiefern? Meine Eltern haben mich verstoßen. Mein Vater hat gesagt, ich bin krank, asozial und pervers und nicht mehr sein Sohn. Wie alt warst du da? Wie bitte? Wie alt warst du? Also 17. 17. Und was hat er dann gemacht, der Vater? Ja, hat mich ignoriert, nicht mehr mit mir gesprochen. Oder wenn ich dann irgendwann was gemacht habe oder gesagt habe, dann habe ich gleich die Hand ins Gesicht gehabt oder... Mhm. Ja. Und nun bist du 21. Wie hat sich das Verhältnis denn beispielsweise zu deinen Eltern verändert bis heute? Mein Vater redet kaum mit mir und mit meiner Mutter geht's. Mhm. Aber ich kann da auch nur 5 Minuten bleiben und dann muss ich da auch wieder weg. Mhm. Hast du das bereut? Hast du es bereut, dass du... Ja. Ehrlich? Ja. Also du denkst im Nachhinein, ich hätte besser weiter gelogen? Ja, weil ich habe nachher auch den psychischen Stress nicht mehr ausgehalten und habe dadurch Bulimie und Magersucht bekommen. Mhm. Mhm. Und habe meine Lehre abbrechen müssen, weil ich nachher nicht mehr konnte. Ja. Und ja, habe Schulden dadurch auch bekommen durch die Bulimie. Ja. Wenn man dann loskauft und dann Sachen für 70, 80 Mark hinrennt, alles in sich reinschlingt, das wieder ausspuckt und dann wieder losrennt und neu kauft. Und bist du denn heute, ist das mit der Bulimie, hast du das im Griff oder ist nee, die ist heute noch da. Ich war letztes Jahr in Bad Bramstedt in der Kur und bin wieder rausgekommen, bin jetzt im Moment wieder auf 68 Kilo, bin aus der Klinik gekommen mit 70 Kilo und als ich damals alles angefangen habe, habe ich 105 Kilo gewogen. Also das ist eine schlimme Geschichte, ne? Die dann so eine Kettenreaktion ausgelöst hat, das Outing. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Das tut mir sehr leid, Björn. Das liegt jetzt daran, dass ich dich nur so kurz rannehmen konnte gerade. Nee, wir machen es aber so, wir rufen dich gleich nochmal an. Leg mal auf und wir melden uns gleich bei dir nochmal. Okay, Björn. Alles Gute. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Leo Scholten. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Und ich freue mich auf euch. Und ihr könnt mich wie immer schon ab 0 Uhr erreichen. Das heißt nicht mich, sondern unsere Redaktion. Und wie gesagt, um 1 geht's los. Schöne Nacht, gute Nacht. Bis morgen. Ciao.